Seite. Das ist die Story von Rufus und Sarah, die Sage. Kurz und klar gesagt, Rufus bügelte Sarah. Tag kommt Rufus der Genetik wieder, dringt in das Donjon ein und bügelt Sarah wieder. Fertig.